Meine Faustschläge gelten der Realität. Die punche ich so häufig und so fest es geht. Meine Faust trifft krachen, fliegt in warmernes Spiegel. Meine Tritts und Kicks zerbrechen die Regeln. Silberglas splittert klirrend in Stücke. Vor mir klafft eine Lücke und das Land dahinter liegt brach. Ich trete in dieses Reich mit zitterndem Schritte. Was ich erblicke? Schwarzen Strand von Schorf bedeckt, Grabenfedern schwarz, schwarz-schwarz zu Brikett. Am Horizont drohen schroffe Berge, nichts bleibt meinem Auge verborgen. Ich tolle und tanze mit Trollen und Teufeln, ranze mit Frauen, die Gift in Augen träufeln. Lenoren, Nixen, Wiedergänger flüstern in mein Ohr, Zenser bleibt doch länger. Ich überleg genau, welches Weib ich schwänger. Ich reiß mich los, durchwandere Wüsten, entwickle Flows, um mir den Weg zu versüßen. Ich schütte durch Erdöl, jogge über Bitumen, bis ich die Tür hinausfinde zu den farbigen Blumen. Meine brüllende Brust bringt dir bildende Kunst, killenden Kuss und bumsendes Kind. Wie lange ich gebrauchte, damit endlich was wächst, steck diesen, den nächsten und die nächsten Tracks.